Das Ändern der Realität. Warum das Schicksal der Arbeitslosen für alle wichtig ist. Oft kommt die Wut beim Smalltalk. In einer Redaktion saß ich vor ein paar Jahren neben meinem Kollegen, der ungefähr so alt war wie ich, Anfang 20. Als wir darüber sprachen, in welchen Gegenden wir aufgewachsen waren und ich den Namen meines Viertels nannte, sagte er: "Ah, da gibt es ja ganz schön asoziale Gegenden. Ich war mal für ein Uniseminar dort. Es ging um Abgehängte. Wir haben an Türen geklingelt und mit Leuten geredet, wer dir da so aufmacht." Natürlich ging er davon aus, ich hätte auf der guten Seite des Viertels gewohnt. Auf der Seite mit den Einfamilienhäusern, nicht auf der Seite mit den Plattenbauten, die für Feldversuche von Soziologiestudenten geeignet ist. Dass er dabei auch meine Eltern betrachtet haben könnte. Dass er auch über sie hätte reden können wie über Zootiere, empörte mich. Einerseits, weil ich mich denjenigen, die er für asozial hält, zugehörig fühle. Den Menschen, neben denen ich aufgewachsen bin und die in der öffentlichen Wahrnehmung unter einer Schicht aus Vorurteilen existieren, die so dick ist, dass sie zu ersticken drohen und dass kaum jemand ihre Realität darunter sieht. Andererseits, weil ich mich auch ihm, dem Kollegen, zugehörig fühle, weil wir im gleichen Job arbeiten, an den gleichen Orten zu Mittag essen und weil ich beanspruche, dass ich dabei normal bin. Doch ich bin es nicht. Denn seine Welt ist immer noch nicht ganz meine. Wahrscheinlich wird sie es nie sein.